Meine lieben Freunde, weiter machen wir mit, wie man im neuen Bund Fürbitte macht. Oder sollen wir sagen, machen wir im neuen Bund überhaupt Fürbitte? Und wir haben letztes Mal abgeschlossen, wie wir Fürbitte definieren. Nämlich, wir stehen zwischen Gott und den anderen und wir bitten für die anderen, überzeugen Gott etwas zu tun und dann tut Gott etwas. Weißt du, nicht nur passt das für mich von der Lehre des Neuen Bundes nicht und auch ich finde im Neuen Testament keine Basis für diese Art von Fürbitte. Und meine lieben Geschwister, meine lieben Freunde, darf ich euch bitten, ja, ihr könnt tun, was ihr wollt, aber darf ich euch bitten, dass ihr jetzt nicht zu Apostelgeschichte geht und die Gemeinde betete und Petrus wurde vom Gefängnis befreit. Hört zu, wiederum, da gibt es eine Geschichte, eine Apostelgeschichte, eine Erfahrung, worauf wir eine Doktrin aufbauen. Wir wissen ja gar nicht, was sie gebetet haben, wir wissen nicht, wofür sie gebetet haben. Wir haben keine Ahnung, ob sie auch vorher schon gebetet haben. Wenn sie vorher gebetet hatten, warum wurde Jakobus nicht aus dem Gefängnis befreit, sondern der wurde enthauptet, geköpft. Wo waren all die anderen Apostel? Hat da niemand für sie gebetet? Die wurden alle, starben den Märtyrer tot. Und wie oft haben Leute wiederum eine Erfahrung genommen, die niedergeschrieben ist in der Apostelgeschichte und darauf eine Doktrin gebaut? Ich persönlich habe erstens, für mich passt das nicht, weil ich kann nicht eine Lehre aufbauen auf etwas, was geschrieben ist, was halt geschehen ist. Zweitens, für mich ist es auch, ergibt es gar keinen Sinn, dass die dort Fürbitte getan hätten für die Befreiung des Petrus. Ich werde euch sagen, warum. Denn was wäre das für eine Fürbitte gewesen ohne Glauben? Als das Mädchen sagte, Petrus steht vor der Tür, haben sie gesagt, du bist verrückt. Verrückt, das ist sein Engel. Wenn die tatsächlich für Petrus Fürbitte getan hätten und das wäre der Grund, warum der Engel ihn vom Gefängnis befreit hätte, dann hätten sie glauben müssen, denn Gebet ohne Glauben bringt gar nichts. Überhaupt nichts. Was ist ein Gebet ohne Glauben? Stell dir mal vor. Und genau hier ist der Punkt. Die Leute sagen, der Grund, warum er vom Gefängnis befreit wurde, ist, weil sie gebetet haben. Die haben da die Nacht hingefleht und siehst du, das müssen wir auch tun. Moment einmal, Gebet ohne Glauben bringt Wunder? Wie passt das zusammen mit der gesamten Lehre des Neuen Testaments? Und denken mal, wie viel Gebete wir hinausgesprochen, gesagt, uns Energie verschwendet, würde ich mal sagen, haben, ohne irgendwelchen Glauben. Wo ist dann überhaupt der Sinn darin? Das heißt dann, die vielen Worte machen es aus, dass Gott etwas tut. Ist das nicht das Gegenteil, was Jesus Christus uns gelehrt hat? Also je mehr und intensiver wir Fürbitte tun, dann wird Gott auch handeln. Welchen Gott dienen wir eigentlich? Und weißt du, was mich persönlich traurig macht an dieser Art von Fürbitte, an dieser Definition von Fürbitte, dass ich Gott für andere bitten muss, sonst handelt Gott nicht. Was mich traurig macht an dieser Geschichte, es stellt ja im letzten ähnlich Gott in ein sehr schlechtes Licht. Der Gott, der sagt, ich mach nichts. Es ist mir egal, wie dein Land im Chaos versinkt. Es ist mir egal, ob deine Verwandten verrecken. Es ist mir egal, wie dreckig es allen um dich herum geht. Es ist mir egal, ich mache nichts, außer du bestimmst mich lange genug. Nur dann mache ich was. Denk einmal, was ist geschehen mit uns Christen, dass wir solche Dinge überhaupt glauben konnten? Als ob Gott irgendwann noch überzeugt werden müsste, etwas Gutes zu tun. Gott ist gut von Anfang an, in ihm ist nur Gutes. Und ich habe mir persönlich die Frage gestellt, ob hier nicht eine bewusste Strategie des Teufels dahinter steht, von irgendwelchen religiösen Dämonen, die die Christen überzeugt haben, viel Zeit in der Fürbitte zu verwenden, damit Gott in ein anderes Licht gerückt wird. Ich sage nicht, dass das so ist. Ich stelle mir die Frage. Denn wenn ich sehe, was alles geschehen ist in den christlichen Kreisen die letzten Jahrzehnte, in denen ich hier unterwegs bin, ich will ja nicht von den letzten Jahrhunderten reden, aber wenn ich sehe, was geschehen ist in christlichen Kreisen in den letzten Jahrzehnten durch die Fürbitte, dann muss ich sagen, dann zerreißt mir das schon das Herz. Wo jahrelang in Fürbitte Gott bebauert wurde Und es geschah nicht das, was geschehen wurde. Und dann mussten wir unsere Theologie ändern. Dann änderten wir unseren Glauben. Dann wurde kindlicher Glaube zerstört. Dann mussten wir irgendwie Erklärungen finden, warum das nicht eingetroffen ist. Und dann war es eben der Teufel und den Preis, den wir dafür bezahlen mussten. Und das war eben dann der Widerstand Satans, weil wir so stark in der Fürbitte gestanden. Und plötzlich entwickeln wir Theologien, die gar keine Basis haben im Neuen Testament und im Neuen Bund. Nur damit wir erklären können, warum das, wofür wir jahrelang gebetet haben, nicht geschehen ist. Anstatt uns die Frage zu stellen, sollen wir überdenken mal das Thema, wie wir Fürbitte verstanden haben und praktiziert haben. Und darum habe ich mich auch durchgerungen, endlich diese Serie aufzunehmen. Weißt du, es tut mir weh. Es tut mir wirklich, wirklich weh. Ich kenne so viele enttäuschte Christen, verletzte Christen, kaputte Christen, die sich enttäuscht fühlen, aber die würden niemals zugeben, dass die Fürbitte und die Art und Weise, wie sie Fürbitte verstanden, praktiziert und gehandhabt haben, in Wirklichkeit die Schuld daran ist, dass sie so enttäuscht sind. Die sind von Gott enttäuscht. Gott, ich habe so viele Nächte gefleht, warum hast du nichts getan? Meine lieben Freunde, und da ist genau der Punkt, wo ich mich frage, ob da nicht der Widersacher dahinter steht, der es in unseren Herzen hineingesät hat, dass wenn wir Fürbitte ähnlich ernst nehmen, wird auch etwas geschehen. Denn was geschieht dadurch? In dem Augenblick verrückt sich das Bild und der Charakter, das Wesen Gottes im Verständnis deines Herzens. Plötzlich ist ein Gott, der überzeugt werden muss, noch irgendetwas Gutes für uns zu tun. Ja, wie steht es jetzt damit, mit dieser Welt? Was ist los? Warum tut Gott dann hier in dieser Welt so wenig? Und das ist die Frage, die mir auch immer wieder gestellt wurde. Reinhard, aber wenn wir jetzt nicht Fürbitte tun, wenn wir aufhören, Fürbitte zu tun, dann wird die Welt in noch mehr Chaos versinken. Weißt du, und genau hier habe ich ein ähnlich aufbauendes Argument immer wieder gehört, wenn ich gesessen bin mit Leitern von Gemeinden, von Netzwerken, mit Pastoren und als sie mich gefragt haben, was ich über den Zehnten denke. Und wo ich ihnen biblisch belegt habe, klipp und klar belegt habe, wie unsinnig es ist, irgendeinen Christen versuchen zu überzeugen, dass er 10% in irgendein Gemeindeprojekt geben soll. Und ständig kam dann genau dieses selbe Argument, das ich immer wieder gehört habe bei der Fürbitte. Ja, aber stell dir vor, wenn die Christen aufhören würden, Fürbitte, unsere Städte würden ja im Chaos versinken. Mein lieber Freund, unsere Städte versinken ohnehin im Chaos. Die Fürbitte ändert unsere Städte nicht. Erweckung ist nicht, was wir suchen und uns sehnen sollen. Wonach wir uns sehnen sollen, ist, dass die Söhne Gottes ähnlich aufstehen. Dass die Söhne und Töchter Gottes selbst ergreifen, was Jesus getan hat für sie und das dann hinausbringen zu den anderen. Das ist die Hoffnung für unsere Welt. Und als Pastoren und Leiter immer wieder zu mir gesagt haben, Reinhard, um Himmels Willen, wenn wir aufhören, den Zehnten zu lehren, wer zahlt dann mein Gehalt? Ein Pastor hat mir gesagt, um Himmels Willen, wo kriege ich dann mein Gehalt her? Wie zahlen wir die Rechnungen der Gemeindegebäude? Unsere Ausgaben sind so hoch, wie machen wir das dann? Anstatt zu erkennen, dass der biblisch richtige Weg ist, immer der Weg zu gehen. Anstatt zu erkennen, wie das Volk Gottes gelehrt wird, was Jesus bereits alles für uns getan hat, wird es eine normale Reaktion sein, freigebig zu sein. Da braucht niemand mehr irgendetwas sagen. Wenn wir kennen, wie gut Gott ist und wie gewaltig Gott ist und wie großartig Gott ist und wir die Leute überzeugen, wie gut er ist und nicht Gott überzeugen, dass er was Gutes tut, dann ändert sich die Welt um uns herum. Und das ist eine meiner Leidenschaften, einer meiner großen Leidenschaften, dass ähnlich das Volk Gottes aufsteht und ergreift, wie gut Gott ist, wie herrlich Gott ist, wie genial Gott ist, wie toll Gott ist, was er bereits alles getan hat, wir das für uns ergreifen und wir das dann der Welt weitergeben um uns herum. Nur mal einen Anstoß hier, den mache ich jetzt, einen sehr bewussten Anstoß. Was ist leichter, zu Hause 3 Stunden auf deinen Knien intensive Fürbitte zu tun, damit die Kranken geheilt werden, damit Gott die Kranken heilt, oder an deinem Herz zu arbeiten, lernen im Glauben zu wandeln und hinauszugehen, um die Kranken zu heilen? Ich sage dir, was leichter ist. 3 Stunden auf meine Knie, Gott zu beflehen, die Kranken zu heilen, ist leichter. Ja, ist auch ein Opfer. Ist leichter. Aber die Verantwortung zu übernehmen für den Unglauben in meinem eigenen Herzen und den Weg zu gehen, lernen, ein Leben im Glauben zu leben, damit ich dann hinausgehen kann und das, was Gott bereits getan hat durch Jesus Christus, weitergeben kann, das geht nicht in 3 Stunden auf deinen Knien, mein lieber Freund. Das braucht eine völlige Veränderung deines Wesens, deines Denkens, deines Handelns, Intimität mit Jesus, Intimität mit dem Heiligen Geist, Studieren des Wortes Gottes, dein Herz zu überzeugen, lernen, die Glaubensmuskel zu stärken und im Glauben lernen zu leben. Und das geht nicht in 3 Stunden auf den Knie. Meine lieben Freunde, wir machen nächstes Mal weiter mit einem nächsten Punkt, nämlich, wer hat Verantwortung über diese Welt? Gott, der Teufel oder wir? Das werden wir beim nächsten Mal beantworten. Denn das hat ja auch mit Fürbitte zu tun. Wenn Gott die Verantwortung hat, müssen wir Fürbitte tun. Wenn der Teufel die Verantwortung hat, müssen wir geistlichen Kampf tun. Aber was wäre, wenn wir die Verantwortung hätten? Nächstes Mal machen wir weiter. Bis bald. Hallo meine lieben Freunde. Wenn euch dieser YouTube-Video gefallen hat, wenn ihr Dinge gelernt habt, wenn Gott euch dadurch berühren konnte und euch etwas mitteilen konnte und wenn ihr euch vielleicht fragt, gibt es andere Dinge? Ist das alles, was hier von unserem Dienst vermittelt wird und weitergelehrt wird? Dann möchte ich einfach nur darauf hinweisen, wir haben noch viele andere Dinge. Wir haben zum Beispiel ein Mentoring-Programm, wo jede Woche 2 ganz spezielle Lektionen nur aufgenommen werden für das Mentoring, wo es eine ganze Gemeinschaft gibt. Wir nennen uns die Gemeinschaft ohne Beschränkungen, wo es 12-mal im Jahr 3-stündige Zoom-Meeting gibt, Live-Interaction mit den Leuten, die Teil des Mentorings sind. Wir haben auch ein wunderbares, großes Waisenhaus-Projekt. Wir haben einen Verein Brazilian Kids Care. Wir haben auch ganz tolle andere Ressourcen, wie zum Beispiel eine Schule des prophetischen Übernatürlichen, auch jetzt in Deutsch. Wir haben auch dann einen Kurs aufgenommen, speziell über die, wie man in perfekter, vollkommener Liebe wandeln kann. Wir haben Bücher auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, wie viele meiner Bücher schon auf Deutsch übersetzt worden sind. Ich denke, 13 oder 14 sind es schon bestimmt übersetzt worden sind. Wenn du Interesse hast, einfach zu erfahren, was es sonst alles noch von mir gibt, klick einfach auf diesen Link und dann wirst du weitergeleitet auf unsere deutsche Seite, wo du sehen kannst, was es alles noch gibt. Herzlichen Dank fürs Anschauen und tschüss.